Am 17. Dezember, dem größten nationalen Gedenktag, herrschte in der ganzen demokratischen Volksrepublik Korea eine höchst bewegende Atmosphäre. Der Sonnenpalast Kumsusan, wo die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in Antlitz wie zu ihren Lebzeiten aufgebahrt sind, die Gebäude der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, der Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Inneren, Organe der Bereiche Wissenschaft, Bildung, Literatur und Kunst, Gesundheitswesen und Massenmedien in der Hauptstadt Pyongyang, der örtlichen Organe, Werke, Betriebe, Farmen, Fischerdörfer, Schulen verschiedener Ebenen und alle Einheiten in der ganzen Republik waren halbmast beflaggt. Um 12 Uhr ertönte landesweit gleichzeitig die Sirene. Alle Parteimitglieder, Angehörigen der Volksarmee und Bürger verharrten in Richtung des Sonnenpalastes, heiliger Stätte Koreas, wo Kim Jong-il aufgebahrt ist, in 3 Minuten des schweigenden Gedenkens an den großen Führer des Volkes.